Erster Mose, der Mann Gottes, hat Israel gute Worte gesagt, bevor er starb. Zweiter, er sprach, Gott kam vom Sinai. Er leuchtete von Seir und Paran. Er kam nach Meribat Kades. Ein großes Feuer war bei ihm. Dritter, Gott liebte sein Volk. Alle seine heiligen Leute waren in seiner Hand. Sie folgten seinen Wegen und hörten auf seine Worte. Vierter, Mose gab uns ein Gesetz. Es ist ein Besitz für die Familie von Jakob. Fünfter, ein König kam für Jeschurun. Das war, als die Anführer des Volkes zusammenkamen. Die Stämme Israels trafen sich. Sechster, er sagte, Ruben soll leben und nicht sterben. Seine Männer sollen viele sein. Siebter, dies sind die guten Worte für Juda. Er sprach, höre, Gott, Judas Ruf. Bringe ihn zurück zu seinem Volk. Kämpfe für ihn mit deinen Händen. Hilf ihm gegen seine Feinde. Achter, über Levi sprach er, deine heiligen Dinge gehören den Leuten, die dir treu sind. Du hast sie bei Massa geprüft. Du hast mit ihnen am Wasser von Meriba gestritten. Neunter, sie sagten zu Vater und Mutter, ich kenne sie nicht. Sie erkannten ihre Brüder nicht an. Sie wollten nichts von ihren Kindern wissen. Denn sie hielten sich an Gottes Befehl. Sie bewahrten sein Gesetz. Zehnter, sie lehren Jakob Gottes Regeln. Sie lehren Israel Gottes Anweisungen. Sie bringen Gott Opfer dar. Sie legen Brandopfer auf seinen Altar. Elfter, segne, Gott, ihren Reichtum. Sei zufrieden mit ihrer Arbeit. Zerstöre ihre Feinde. Ihre Hasser sollen nicht mehr aufstehen können. Zwölfter, über Benjamin sprach er ist Gottes Liebling. Er wohnt sicher bei ihm. Gott schützt ihn immer. Er hat seinen Platz zwischen seinen Bergen. Dreizehnter, und über Josef sprach er, sein Land ist von Gott gesegnet. Es hat gute Gaben vom Himmel, wie Tau. Es hat viel Wasser aus der Erde. Vierzehnter, es hat die besten Dinge, die die Sonne bringt. Es hat die besten Dinge, die die Monde wachsen lassen. Fünfzehnter, es hat das Beste von den alten Bergen. Es hat das Beste von den ewigen Hügeln. Sechzehnter, es hat das Beste der Erde und ihre Fülle. Gottes Wohlgefallen sei auf Josef. Er ist der Auserwählte unter seinen Brüdern. Siebzehntes, sein erster Sohn ist stark wie ein Stier. Seine Hörner sind wie die eines Wildochsen. Mit ihnen stößt er Völker nieder. Er besiegt alle Länder der Erde. Das sind die vielen Leute von Ephraim und Manasse. Achtzehnter, und über Sebulon sprach er, freue dich, Sebulon, über deine Reisen. Und du, Issachar, freue dich über deine Zelte. Neunzehnter, sie laden viele Völker auf den Berg ein. Dort bringen sie richtige Opfer dar. Denn sie bekommen viel Reichtum vom Meer. Sie finden verborgene Schätze im Sand. Zwanzigster, und über Gad sprach er, gelobt sei, der Gad viel Platz gibt. Er liegt da wie eine Löwin. Er zerreißt Arm und Kopf. Einundzwanzigster, er wählte das erste eroberte Land für sich. Dort war der Anteil für einen Anführer bereit. Aber er tat Gottes Willen mit den Anführern des Volkes. Er hielt Gottes Regeln zusammen mit Israel. 22. und über den sprach er, denn ist ein junger Löwe. Er springt aus Basan hervor. 23. und über Naphtali sprach er, Naphtali ist voll von Gottes Güte. Er ist voll von Gottes Segen. Nimm das Meer und das Südland in Besitz. 24. und über Asser sprach er, Asser sei der gesegnetste Sohn. Er sei der Liebling seiner Brüder. Er soll seinen Fuß in Öl tauchen. 25. deine Tore sollen aus Eisen und Bronze sein. Deine Kraft soll so lange dauern, wie du lebst. 26. es gibt keinen wie den Gott Jeschuruns. Er fährt am Himmel, um dir zu helfen. Er ist groß und mächtig auf den Wolken. 27. der ewige Gott ist ein sicherer Ort. Unten sind seine ewigen Arme. Er vertrieb den Feind vor dir. Er sagte, zerstöre sie. 28. so wohnte Israel in Sicherheit. Jakobs Quelle war für sich. Sie lebten in einem Land mit viel Getreide und Wein. Und sein Himmel gab Tau. 29. Glücklich bist du, Israel. Wer ist wie du? Du bist ein Volk, das durch Gott siegt. Er ist dein Schild, der dir hilft. Er ist dein Schwert, das dich ehrt. Deine Feinde werden dir Freundschaft vorspielen. Und du wirst über ihre Höhen gehen,